Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Du freust dich auch schon so auf Ostern wie ich. Wow, was für eine Frage. Natürlich Ostern und Pfingsten natürlich auch und alle anderen Geburtstage, Feiertage, die Tage der Heiligen, alle anderen Namenstage. Aber gib hier, ernsthaft, um was geht's heute? Morgen ist Weihnachten, wie ihr wahrscheinlich alle da draußen schon mitgekriegt habt. Nicht alle, ein paar Leute in der Arbeit haben mich tatsächlich gefragt, wir kommen dann am Montag wieder, oder? Oh, die haben das nicht gecheckt, dass am Montag Weihnachten ist. Aber das ist halt so in anderen Kulturkreisen. Ja, sicher. Gibt ja Kulturkreise, die feiern nicht einmal Weihnachten. Ja, ich weiß auch nicht genau, wann jetzt Zuckerfest oder Ramadan oder Hanukka ist. Oder was du das? Es ist ja sogar schon so, dass die Amerikaner das ja anders zelebrieren. Weinuka? Mhm. Das Weinfest? Also Mischung zwischen Weihnachten und Hanukka. Also, habe ich noch nicht gehört. Weinuka. Toll. Geil. Mhm. Ja, aber... Aber um das geht es ja halt eigentlich nicht. In diesem letzten Podcast, in diesem Jahr. Ja, voll. Es ist im Grunde... Ich glaube, es ist sogar Folge 20. Nein, aber wir haben ein Jahr durchgehalten, also mit... Mit Pausen. Mit Pausen. Mit wegen einem Server Crash. Ja, genau. Nicht wegen uns. Nein, nicht wegen an uns. An uns liegt es nie. Nee, du kannst ja gleich sagen, dass es an dir nie liegt. Es liegt nie an mir. Ja. Genau, ein wahres Wort. Warum stehen jetzt eigentlich beide Cafés, die du uns heute an diesem wuckeligen Hügge-Sonntag vor Weihnachten, bevor dieser große Familienfeiertakt Aufbruch wieder ist, sammeln wir uns daheim. Vor mir, Hildegard von Bingen, Entspannungstee und du hast den Kaffee. Ja, so schaut's aus. Hügge, ja, spannend. Hügge steht für Völlerei, oder? Was ist Hügge? Das haben wir vorher gerade aus der Standardzeit. Ja, okay. Ja, so ein Lebensgefühl in Dänemark, dieses Wuckelige. Slacking. Ja. So ein kann man mit Slacking? Was heißt Slacking? Das ist also Obi-Sandeln. Nein, es hat aber einen positiven Touch. Ja, Slacking ist, also ich weiß nicht, ob Slacking, es kommt glaube ich immer auf die persönliche Einstellung drauf an, wie sehr man müßig kann jetzt als positiv oder auch als negativ Stufen. Also bei uns ist es ja eher jetzt gerade ziemlich moderig draußen, aber... Es ist nicht schön. Moderig. Und wenn man sich jetzt solche Fließsocken, solche flauschigen Fließsocken anzieht... Dann ist das Hügge. Und dann so im Pyjama oder in der Jogginghose mit so einer flauschigen Decke auf der Couch und dann schaut man sich so einen schönen Film an, wie zum Beispiel Matrix 2. Und dazu trinkt man Tee und vielleicht ein paar Kekse und genießt das draußen einsam, eine Schneeflocke ihren Weg sucht. Das ist Hügge. Also zumindest habe ich das so mitbegriffen. Genau. Ja, und ich sitze mit dir vor dem Fernseher, schaue mir Die Hard 2 und friss 2 Packung Kekse. Das ist nämlich dann, dass man das Thema... Das ist die österreichische Variante. Ja, das ist Füllerei. Aha, voll. Ja, weil das ist irgendwie etwas, was ich noch nie so begriffen habe. Wieso genau im letzten Monat im Jahr die ganze Speisekammer geleert werden muss. Das ist ein bisschen schräg. Also nicht ein bisschen, es ist schräg. Wahrscheinlich kommt es von Zeiten, wo man nicht so leicht über den Winter gekommen ist. Und dann hat man halt geschaut, dass man im Winter viel Kekse, die was sie länger halten und so weiter, anspart oder sie mit dem Vorratschrank tut. Dass man viel essen kann, dass man im Winter übersteht. Und das wird von Generation zu Generation weitergeben. Und was ist da die Quelle? Ja, im Winter war es ja früher schwieriger zum Überleben. Meine Quelle ist mein Kopf. Aber ich dachte... Ach nee. So bemerkenswert ist die Quelle in diesem Universum. Die wird auch niemals versiegen. Da kommt immer wieder Blödsinn. Nein, aber ich dachte, das hat was mit dem Christentum zum Weihnachten. Ja, das ist eh klar, aber dass ich im Winter einfach so viel isst, hat nichts gegen Weihnachten zu tun. Das stimmt. Weil es ist ja das Fest der Liebe und nicht des Zuckergusses. Ja, aber warum gibt es dann so viel Zuckerguss? Ja, weil es mögliche gibt, weil es wird einfach, erstens ist es ein Feiertag, bei jedem Feiertag, da weiß man schon, wo ich hin will. Es gibt bei jedem Feiertag irgendwelche speziellen Gerichte und da wird halt irgendwas eher mal auftischt, was etwas Wertvolleres ist und ja, gut essen halt einfach. Ja. Und das zieht sich halt dann über die ganzen Tage drüber, weil man halt einfach am Ende vom Jahr gibt es manche Betriebe, manche Firmen, die was sowieso generell zu haben müssen für Betriebsurlaube gibt es ja, dann habe ich halt einfach mehr Zeit, um zu futtern und mich der Völlerei hinzugeben. Das stimmt schon. Aber in das war meine Erklärung. Ja. Nein, auch dieses, dass diese Familienfeiern sich nicht mehr nur auf einen Tag beschränken, sondern eben, dass sie das über Tage dahin zieht. Das hat schon eine gewisse Form der Anstrengung und überall gibt es so viel zum Essen, weil das Angebot ist ja überall auch so hoch. Deswegen zum Beispiel, was da bei euch, also bei deinen Eltern angeboten wird, diese heiße Stein, das finde ich eigentlich ganz geschickt. Das ist Raclette. Ja, genau, das Raclette. Raclette. Bei uns daheim hat früher immer mein Vater gekocht zu Weihnachten. Weißt du? Toast. Nein. Huhn, laut ihm. Entschuldigung. Laut ihm, dabei war es Ente. Und in diesem Jahr hatte ich Enten bekommen. Es war ein traumatisches Erlebnis. Der Aral hat mir natürlich dann gesagt, also, das ist nicht der Erste, oder? Nein, okay. Der Aral hat mir natürlich gesagt, dass das eine Ente ist. Hä, der Abend war gelaufen. Ah, wirklich. Wie kann man nur Ente machen in dem Jahr, wo man Enten kriegt? Das ist ja, das ist echtes Weihnachten. Die Ente gibt was. Nein, das waren eh nicht meine Enten. Nicht? Nein. Ja, wieso? Das waren ja Laufenten und die sind überhaupt nicht gut. Die sind so zähnig, fasrig. Dann kannst du das essen. Das ist ein kleiner Kucher. Ganz einfach. Ja, und aber ich glaube, zu Weihnachten bei uns, das war eigentlich, also in der Vorweihnachtszeit, das war eigentlich jetzt nie so anfutternmäßig. Und auch so mit großes Weihnachtsessen. Das war jetzt eigentlich auch nicht so gegeben, aber dann, am 25. waren wir dann immer bei meiner Tante eingeladen und die hat das extrem zelebriert. Also mit schick machen und dann wird das Augartenporzellan rausgeholt und es gibt ein Gängemenü und alles. Und also ein Mehrgängemenü, nicht nur ein Gangmenü. Ja, kenn ich schon aus. Ich weiß, was Gänge sind, vom Autofahren. Ja. Da waren wir dann auch immer ziemlich bummvoll. Und dann Familienfeier von meiner Mutter, das war immer das Gegensätzliche. Aber da isst man sowieso in Schichten. Und ich glaube, weil es einfach so laut ist und man hat gar nicht so viel mit den Leuten zum Reden, ich glaube, deswegen isst man dann mehr. Das ist meine Überzeugung. Ja, bei dir vielleicht. Naja, weißt du, wenn man viel redet, dann ist auch die Möglichkeit, dass man viel Streit hat. Bei dir vielleicht. Ja, wie ist das bei dir? Bei dir nicht. Also erzähl mal. Ja, ganz anders. Ja, du tust die das ganze Jahr überfüllen. Also von daher, du isst ja auch eine große Portion halt immer. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, na, die drei Bissen lasse ich jetzt über, ich bin satt. Also, Entschuldigung. Das ist ja wahr Blödsinn. Ja, oder? Also es ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber... Ja, 6 Bissen oder 12 sind. Also bei mir ist das ja auch so. Ja, voll. Ja, also... Ganz, ganz anders muss ich da. Da muss ich weit ausreden. Bei uns war halt immer am 24. hat es diesen geilen Schichtsalat gegeben. Mit Mayonnaise? Ich hoffe. Sicher war das mir auch nicht. Und am nächsten Tag hat es eben Fondue gegeben mit Kalbslangenbraten und da haben wir sich wirklich gegenseitig gebettelt, wer hält länger durch. Wie länger durch? Beim das Essen? Nach der Zeit immer wieder so ein Fleischstück auf den Spieß. Ey, aber man soll sich ja nicht am Fleisch satt essen. Das Tier ist für dich gestorben. Diätologin, ja. Wenn man einmal da im Jahr so ein Fleischwettessen veranstaltet, dann muss das doch wohl und übel moralisch noch drinnen sein. Denke ich mal schon, ja. Wieso nicht? Ja, weil das bestimmt nicht das einzige Mal im Jahr ist. Das war immer das einzige Mal. Okay. Und wie Battle sein? Ich bewerfe dich gleich mit Mandarinen, du Vegetarierin. Achtung, die Zitronen sind viel härter, die da liegen. Die sind nämlich gleich grün. Kann es auch gehen. Obwohl grüne Zitronen sind genauso reif wie gelbe Zitronen. Und was bei mir eigentlich gar nicht ist. Das war trotzdem immer super, weil man voll viel so Kalbsnamen im Braten gegessen hat. Und das war halt einfach elendig gut und du hast nicht aufhören können. Aha. Und zum Schluss war ich dann immer, boah, du hast am nächsten durchgehalten. Immer du? Nein. Ach so. Wer hat öfters gesiegt oder gesiegt und der Gänsefüßchen? Ja. Mhm. Aha. Glaubt man gar nicht, deswegen bist du zu groß. Mhm. Überschuss an Eiweiß und Kohlenhydraten in der Luft. Ja, wenn man nicht über Umtrennungszeit. Mhm. Sonst war ja mein Fleischkonsum ja nicht so, so über drüber. Mhm. Oder vielleicht ist ihr Herr wieder mit beim Bett essen. Wirklich? Ja, sicher. Manche haben noch einen Brunnen gekauft, hat Mama gerne gegessen. Hat es dir, oder solltest du das noch vorwarnen? Jetzt hat es dir ja wahrscheinlich gar nicht mit eingeplant. Ja. Nein, weil immer noch was er frisiert. Ja, wahrscheinlich. Er versteckt die Küchen gerade im Kühlschrank drin. Ja, genau. In case of emergency break glass. Ja, voll. Aber das ist nicht von jedem Feiertag, der bis jetzt schon vergangen ist. Ja. Nein. Ja, total moralisch verwerflich. Ich weiß, ich werde brechen gehen, dieses Weihnachten. Ja? Gehen wir in die Messe, bevor wir in die Kapo gehen? Nein. Wieso? Die ist ja eigentlich zeitlich perfekt passend und der Dom liegt am Weg in die Kapo. Weißt du, wann die Messe ist? Ja, am 8. Jahr oder so, nehme ich mal an, oder? Wann ist denn die Leicht? Ich weiß nicht. Wann ist die? Am Mitternachtsmesse, die ist zur Mitternacht. Aber mir hat ein älterer Herr gesagt, dass die nicht zur Mitternacht ist, sondern schon früher. Möglich. Es geht sich leider nicht aus, weil ich möchte kein Hexboiler sein. Aber ich werde Hexboiler anbieten. Das sind die Messspielen. Nein, so generell. Aber ich war noch nie in der Weihnachtsmesse. Ja. Was passiert da eigentlich so? Du warst ja immer selten an deiner Messe, also von dem her. Ich war bei der Taufe von einem Neffen dabei. Ja. Da war ich in der Kirche. Mhm. Ja, wie eine normale Messe. Nicht, dass ein bisschen eine Weihnachtsmesse dazu kommt. Mhm. Wird mehr mit Weihrauch gearbeitet, Weihnachten oder weniger? Auf jeden Fall. Hast du das schon gelesen, wo die Burschen ein Gras rein da haben? Nein, wo war das jetzt immer davon? Ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht da kurz gelesen. Ich habe vom Ministrationsdienst suspendiert. Das ist einmal eine Geschichte. Ich habe es ja in der Kirche verknallt. Du hast kein Ministrant, oder? Nein. Nein. Okay. Ja. So, Völlerei. Ja, auf alle Fälle diese Völlerei. Weihnachten ist, glaube ich, der Grundstein. Erstens das. Zweitens ist, glaube ich, der Grundstein, wieso die Menschen dann im Jänner so viele Fitnesscenter-Pakete abschließen. Oder halt mit den neuen Jahresvorsätzen. In dem Jahr nehme ich das endlich ab oder so. Ja, irgendwann muss man mal anfangen. Und vielleicht eignet sich der erste gar nicht so gut dafür. Wieso wird das dann alle anderen machen? Weil es meiner Erfahrung nach, also ich nehme ja immer ganz schräge Sachen vor fürs nächste Jahr. Weil wenn man es dann schafft, dann hat man es geschafft. Und wenn man es nicht schafft, dann ist man froh, dass man es nicht gemacht hat. Aber so prinzipiell, was man von den anderen Leuten mitkriegt, dann funktioniert das eigentlich nicht so gut. Mm-mm, ich glaube auch nicht. Aber ja, kommt halt immer drauf an. Hast du deinen Jahresvorsatz von 2018 umgesetzt? Ich glaube schon. Was war das leicht? Ungesünder leben, mehr rauchen und mehr trinken. Wenn ich mir sowas vornehme, dann schaffe ich es entweder, kann sagen, yes, ich habe es gemacht, oder oh je, ich habe es nicht geschafft, habe aber das Problem gelebt. Okay. Das ist aber im Prinzip. Das stimmt dann eigentlich. Ja, dann nehme ich mir für 2019 vor, vielleicht Nachwuchs in die Welt zu setzen. Ja, stell. Nein. Und an dich wird es nichts. Voll arg, Mups. Lebensverachtende Aussagen. Ja. Also, aber wir kochen ja daheim gar nichts da, oder? Zu Weihnachten? Es wird sich nicht ausgehen, dass wir gar nichts machen. Naja, ich habe mir gedacht, weiß nicht, vielleicht einen Kürbis haben wir gekauft. Also mit Kürbis. Aber jetzt ein Weihnachtsessen. Ein klassisches in diesem Sinne. Zu zweit, nein. Wir haben ja nicht einmal einen Adventskranz, nicht einmal einen Mistelzweig, auch kein Weihnachtsmann, was wir uns gespart haben durch die ganze Sache. Aber nächstes Jahr möchte ich schon gerne einen Mistelzweig. Also mir wurscht, was du magst, aber du besorgst das. Ja, viel gerne. Ja. Also du hättest ja nichts dagegen, oder, wenn ich was aufstellen würde. Ja, solange es nicht nadelt oder die Feuersicherheit gefährdet oder schier ist. Ja, du glaube ich, was für Weihnachten dekomäßig besorgen würdest. Mal dazu so ein Weihnachtsmauser-Tipper. Die hat mal Kron aufgekratscht. Ja. So was wäre das. Da haben wir irgendwas aufgeschrieben. Nein, ich mache da mal so eine Spezialuniform, wo drauf steht Stadtwache. Ja, das wäre eh voll gut. Mhm. Ja, das wäre also die einzige Weihnachtsdeko, die mir einfeuert. Mhm. Man merkt wirklich ja jetzt nicht, ob kurz Weihnachten ist. Dein vierbeiniger Freund. Ja? Die Fettimaus. Der kriegt so. Aber das ist, also ich muss sagen, ich halte überhaupt nichts von Hundekleidung, aber das ist extrem süß. Also, Hundegeweih kennen wir. Ja. Vielleicht kriegt die Fanny sogar zu Weihnachten so ein paar kleine Frankfurter Stickerl wieder in ihr Essen. Ah, oh, geil. Ja. Und so geht's zu bei uns. Ich krieg die nicht. Wieso? Das ist doch deine eigene Entscheidung. Ich hab dich dann nie beeinflusst. Das tust du wieder auf so arm. Bist jetzt, was? Jetzt zu Weihnachten. Da fangen die Leute die Streitpunkte an, die sie 2019 auch nicht lösen werden. Ja. Wirst du da jetzt reinkommen? Warum bist du das? Verstehe ich nicht. Du kannst ja alles machen, was du machen willst. Sogar mein Orangensaft wird rationiert. Mhm. Mhm. So ist das. Nein, über den Feiertag würde ich da jetzt auch nicht viel aktuell kochen. Ist ja gescheiter, weil man mehr Zeit hat, wenn man weniger kocht. Ja. Wo kann man schauen, dass man über die Feiertage zu genügend Bewegung kommt, Frau Wildfellner? Das habe ich mir nur aufgeschrieben bei meinen Fragen. Wirklich? Ja. Ja, zum Beispiel, wenn wir da morgen eingeladen sind, können wir mit dem Zug fahren und uns nicht abholen lassen vom Zug, sondern zu Fuß gehen. Ich werde vielleicht morgen sogar vorm Duschen mir vom Hometrainer setzen. Boah. Aber das mit dem Gehen, das ist eine gute Idee, weil das ist irgendwie schlecht. Zu Weihnachten früh viel essen und dann noch ein bisschen spazieren gehen. Mhm. Verdauungsspaziergänge. Aber passt auf, dass du nicht ausrutscht zu lang. Das ist zum Teil Heu. Heu? Heu. Heu? Heu. Das klingt wie irgendwie so ein neuseeländischer oder hawaiianischer Begrüßungslaut. Das ist schottisch. Wirklich? Heu. Heu? Heu. Heu? Heu. Heu? So wie das Heu, so wie Stroh und Heu. Quasi, ja. Aber Heu sagt man doch auch so irgendwie so in den nordischen Ländern, oder? Und in Amsterdam und Holland. Heu. Heu. Achtung, das ist Heu. Da ist es rutschig. Ah, das ist mühviertlerisch. Ja? Ach so. Also, schottisch. Du hast doch schottisch gesagt. Ja, das ist, oder? Vielleicht ist es einfach eine Abkürzungsform von Heulitzen. Was ist Heulitzen? Ja, da hat er Heulitzen. Was ist ein Heulitzen? Ja, das ist rutschig. Wirklich? Ja? Ist das so, wenn so ein Fleck, oder? Gefriert? Also ein bisschen eisschichtig ist. Ja? Ja. Ah. Ja, passend, da ist Heu. Wirklich? Ja. Das habe ich noch nicht gewusst. Das ist aber toll. Vielleicht wirst du diesen Winter fast kein einziges Mal ausrutschen. Zumindest, das weißt, was heuer ist. Ja, zumindest nicht in Niederwaldkirchen. Bis jetzt haben wir mir gedacht, alle Leute begrüßen mich dabei, weil wir mich warnen. Ja. Und sonst? Ja. Ich würde einfach wirklich viel mehr die Ruhe in den Vordergrund stellen, als wie diese Mehrgänge-Menüs, wenn es überall so viel zum Essen gibt. Und diese Masse, es muss die Masse nicht sein. Weder bei den Geschenken, nur bei der Zeit, die man miteinander verbringt, nur beim Essen, sondern so viel, dass sich jeder wohlfühlt, weißt? Nicht zu viel. Manchmal kann man auch mit Achtsamkeit und mit Ruhe einfach viel besser die Freizeit genießen. Weil um das geht es ja den meisten Leuten, oder? Das frei haben und nicht, dass Weihnachten ist. Ja, aber ein bisschen was essen und ein bisschen Völlerei wird wohl in Ordnung sein. Weil du wirst, oder die Menge muss ja auch passen. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, 2000 Euro zu Weihnachten meinst, dass du das brauchst und dann kriegst du 2 Euro und dann sagst, oh, danke, es geht ja nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Und danke. Das ist viel schöner eigentlich als 2000 Euro. Aber Qualität bei Geld gibt es ja nicht. Ja, was soll ich jetzt sagen, du kriegst da statt einen normalen Porsche und so einen Matchbox-Auto-Porsche. Also wenn ich statt einen Mustang den Jeep von deiner Eltern kriegen würde, dann würde ich mich voll gefreien. Weil ich finde den Jeep nämlich extrem cool und mit dem kann man viel besser in der Stadt einpacken. Ja, ein Matchbox-Jeep. Stattdessen nicht das Gleiche. Ich spare immer die ganze Versicherungssumme, die ganze Sprit. Ja, du. Nein, aber so generell. Wir schenken uns ja zum Beispiel auch nichts. Nein. Wie man ja gerade sieht. Nichts wird da geschenkt. Viel gescheiter. Nein, aber ein bisschen Menge darf schon da sein. Wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht. Ja, sag mal, bring mal einen Vergleich rüber. Wenn ich mir jetzt wünsche, dass ich täglich auf meine 2 Liter Wasser zum Trinken komme und dann kriege ich nicht 20 Milliliter, dann wird mir das auch auffallen. Wow, aber das ist einmal ein Bombenvergleich. Ja, jetzt ist noch die ganze Sache viel klarer, was du meinst. Haut's rein, auf alle Fälle, bis sie die Magenfurche einfach nur spannt, bis zum Erbrechen. Deswegen am besten Gänsefedern verschenken. Damit kann man sich schön im Hals kratzen, dann speit man, so wie die alten Römer, und dann kann man gleich wieder weiterfuttern. Meinst du sowas? Nein. Nein. Ich glaube, dass es einfach beim Essen auch viel mehr um Qualität wie um Quantität geht. Man kann ja weniger essen, auch zu Weihnachten, und dafür eine bessere Qualität. Und warum? Gerade zu Weihnachten, dass am 24., am 25. und am 26. ein ganzes Todesviech einfach am Tisch steht und keiner das mehr sehen kann, weil man eh überall so viel zum Essen kriegt. That's too much. It's too much. Ist meine Meinung. Ja, meine Meinung. Ja? Ja, voll. Obwohl, wenn die Menschen da gerade eben so einigen zu Weihnachten und sie dann im nächsten Jahr sagen, jetzt möchte ich mich gesünder ernähren, wieder bis zum Dezember in diesem Jahr, dann ist das eigentlich für mich auch eine Win-Situation. Und dann kommen sie ja vielleicht zu mir. Ja. Vor allem. Aha. Aber eben, ich finde trotzdem, dass beim Essen mehr um Qualität wie um Quantität geht. Um die Menge. Ja, man tut ja auch nicht sein, aber was gibt es denn welche her? Ja, ich habe einfach mal 10 Kilo Säumebrezeln gekauft, irgendwie satt wird es schon davon. Es wird schon auf die Qualität geschaut. Nein, aber es ist ja da, deswegen finde ich so eine Völlerei, weil die Menschen, also gerade die Leute, die das halt zubereiten, sind es nicht gewohnt, dass sie ein Mehrgänge-Menü zubereiten. Und das heißt, wenn sie es dann kochen, dann machen sie überall eine Portion. Wenn das jetzt aber 3 oder 4 Gänge sind und es gibt überall eine Portion, dann ist das halt einfach zu viel. Und dann stehst du vom Tisch auf und fühlst dich selber wie ein kleiner Weihnachtsmann, weißt? Und nicht mehr wie das Christkind. Mhm. Weil nämlich Frauen dünn sein müssen, aber alte Herren können einen Wamst haben. Das ist dann auch wieder schnuckelig beim das Weihnachtsmann. Ist ja, das ist ein Geschenk, was er dann kann. Genau. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Grundthema, wieso diese Weihnachtsessen dann so, weißt, wenn man einen Punkt erreicht hat, wo es nicht mehr schön ist, wo man sich einfach zurückziehen möchte, auf die Couch schlafen, weil man so voll gegessen ist. Ja, das und kann doch auch schön sein. Ey, aber dann sind die ganzen Nichten, Neffen, dann will die Oma wissen, wie es einem geht. Blablabla. Ja, dann müssen wir halt einfach irgendwo noch weiter zurückziehen. Ja, nach Hause. Du siehst das deswegen. Nein, aber ich sag's nur. Ich glaube vielleicht wirklich, dass das echt so ein bisschen der Punkt ist. Das ist weil ja viel geiler, wenn man es überisst. Nein, ist es nicht. Du sagst auch manchmal, war das mal so etwas zu viel morgen? Ja, aber nur weil ich so viel so Ballaststoff und so volumenreich koche. Mhm, und das macht kein anderer. Also zu Weihnachten glaube ich nicht. Ja. Dann gibt es kein Vollkornhuhn. Aber man kann aus Tofu kann man Truthahn formen. Das war aber bei den Gilbert Girls früher. Der Truthofu. Wow. Lässig. Ja, woher? Lässig. Also lässig, weiß ich ja, verstanden sein. Man dachte, jetzt offenbarst man, dass deine ganzen Kenntnisse, die du über Frauen hast, dass die von Gilmore Girls da abgeschaut hast. Ja, aber ich habe nicht die Serie gesehen, sondern ich habe die Bücher gelesen. die gibt es gar nicht. Glaubst du? Das ist eher was Unbekannteres. Das gibt es auf Englisch, gell? Achso, nein, das waren die anderen Filme, das hat sich eigentlich gelangt, das waren die Gilmore Girls. Da gibt's das war ja, da gibt es bestimmt einen Porno, der so heißt. Also das, glaube ich, das wäre doch einmal ein Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es schon ein bisschen traurig, dass wir uns nichts schenken. Ja, total. Ich habe dir schon was geschenkt. Was denn? Die Kohle. Ah, ja. Ja, das hast du dir gewünscht, das hast du gekriegt. Und dann sagst du, ich finde es traurig, dass wir sie uns nicht schenken. Aber was für mich? Also. Ja, du hast es gewünscht. Na, weißt du, was ich meine? Ja, aber du hast das gewünscht. Herr Grinberger, ja. Rational betrachtet, weißt du schon, wo der Unterschied ist, was ich meine, oder? Ja, du hast das gewünscht. Ja, das will ich jetzt überhaupt nicht da aus das sage ich überhaupt nicht, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Dass der Unterschied ist, dass das ja nichts für mich persönlich ist. Mhm. Aber? Was war denn? Nein! Bist du gar nicht traurig, dass du von mir nichts zu Weihnachten kriegst? Und schon ein bisschen, aber ich verkraft's. Ja? Weil ich schon dein größtes Geschenk bin? Ja. Und wenn du jetzt was Kulinarisches von mir zu Weihnachten wünschen könntest, was wäre das dann? Ich wünsche mir ein Utensil zur Kulinarik. Ich hätte gerne so einen Lebergrill für unseren kleinen Balkon. Ja, aber so einen, wo man dann vom Gang aus da durch die Fenster grillen wirst, wenn wir gar nicht mehr auf dem Balkon können. Ja. Boah, das wäre eine total gute Idee. Für den langen Schulstein, damit es bei den Nachbarn vorbeigeklotzt wird. Aber das ist eigentlich dann ein 2-in-1-Gerät, weil da kann man Smog machen. Ein Schmucker. Wir können dann die Nachbarn von Oberbay können dann einen Spiegel hängen. Ja, das könnte man doch eh dann gleich auf unserer Haus-Weihnachtsfeier besprechen. Oder unten so, wie nennt man das? Das Spanferkel-Grühe. Ein Schweinesolarium? Nein, so ein Spanferkel-Grillgerät. So eine automatische Drehfunktion. Und was würdest du da einhängen? Tofu. Oder an so einem Maiskolben. In diese riesigen Mund. Oder halt für diesen, da gibt es doch auch diese. Ja, genau. Oder diese. Kürbis. Ja, Kürbis. Geil. Stell dir mal vor, man macht hinten vorne ein Loch rein in den Kürbis. Mhm. Und dann tut man das Fruchtfleisch auszukratzen. Dann füllt man den Kürbis. Mit Kürbis? Ja, oder halt mit was anderem. Was war halt mal so gedacht? Was feiert ihr dazu ein? Zwiebel? Ja, auf jeden Fall. Zwiebel. Kräuter, voll viel Kräuter zum Beispiel. Kräuter. Und karamellisierte Kürbiskerne, geröstete. Mhm. Ja, so geröstet. So. Und da also mit Sämmelbrösel und Dings und dann gefüllt. Und dann dort eingespannt und dann wird das gegrillt. Dann immer schön mit so einer Sherry-Cognac-Soße eingeschmiert. Mhm. Und das Praktische ist, dass der Bio-Kürbis direkt gleich da oben steht. Glaubst du, dass das nicht gut wäre? Ich weiß nicht, aber das ist praktisch. Falls nichts wird, dann ist es gleich der Bio-Kürbis. Ja. Weil Fleisch sollte man ja nicht einschmeißen. Ja, das ist überhaupt der Vorteil, wenn man es mit dem Kürbis macht. Man könnte ihn aber auch ganz mit Whisky füllen, den Kürbis. Weißt du, dass das dann innen immer so mitrennt? Ja. Und dann saugt er das so auf. Oder Portwein zum Beispiel, glaube ich, passt auch recht gut dazu. Portwein, das ist doch dieser Wein aus Spanien, oder? Aus Porto. Achso, aus Porto. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, portugiesischer Wein. Ja. Genau. Schmeckt dir der? Erwischt. Schmeckt dir Portwein? Ja, fast jeder Wein. Ja, aber der ist so süß. Man trinkt den immer nur in so einem ganz kleinen Schlamperl, der halt so süß ist. In so einem wie heißt das Ding? Hui! Was der, was man so, so keine Pyramide, sondern ist das doch ein Zylinder, ist so, ein Zylinder ist so, die Form. So ist ein Zylinder und eins, was so, also so auseinander geht. Keine Pyramide, sondern ein Kegel. Nein. Kegel, ja. Kegel? Nein. Doch, Kegel? Wenn das oben ein Spitz hat und unten eine runde Fläche. Genau, und innen hohl. Dann kann man sich das also aufsetzen und dann hat man so eine Narrenmütze. Ja, das ist ein Kegel. Schau, okay. Klingt falsch. Da habe ich nicht so gut aufgepasst in Mathematik. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Aber es ist interessant, dass ich jetzt weiß, dass dieser Kegel ist. Christbäume sind auch kegelförmig. Wow! Ah. Und so Verkehrspylonen. Boah, die hätte man aber auch spücken können. Oh. Warum haben wir keinen Weihnachtsbaum? Wegen dem Brandschutz. Wir hätten uns ja auch so einen Plastikweihnachtsbaum. Der ist doch. Warum haben wir keinen Weihnachtsbaum? ich kam mir jetzt überhaupt nicht so auf die Idee, dass ich mir da in der Wohnung, wo ich mit dir zusammen wohne, dass ich einen Weihnachtsbaum einstelle. Ich meine, ich bin ja ohne Bekenntnis, muss man da sagen. Ich brauche keinen unbedingt. Weißt, ich habe kurz die Bescherung bei den Tagen, wo ich die Familie besuche. Und in deiner Arbeit. Und in der Arbeit. Und dann ist es dann nicht mehr so wichtig. Aber ich finde das immer recht sympathisch, wenn sich die, was sie eh nicht mehr so viel anderen, eher mehr die Menschen älteren Semesters, das Thema wieder so einen kleinen Weihnachtsbaum, also 20 Zentimetrigen oder so. Ah, so eine Kugel drauf. Oder du siehst fast gar nichts mehr vom Baum, weil du hast wieder einfach ziemlich viel Weihnachtsschmuck für den kleinen Baum und das muss er jetzt aushalten. Man kann nur einen Baum erahnen und das. Aber sie kleine Geschenke auch. Geschenkspackung. Ja, voll. Aber was geil ist, sind diese Dinger. Weißt du, die Schokoschirmchen. Die ist bei uns früher immer oben gehängt am Weihnachtsbaum. Das ist Schokolade mit einer hohen Qualität. Ja. Da geht es nämlich nicht um Quantität. Da geht es schon um die Qualität, ja. Ja, natürlich. Aber es soll es dann auf einmal mehrere umhängen, nicht nur einer. Ja, weil Mama hat früher immer Süßigkeiten in so ein Pergamentpapier eingewickelt und hat damit auch einen Baum geschmückt. Oh. Das war immer so die Hälfte von unserem sehr Weihnachtsschmuck. Mhm. Da waren immer Süßigkeiten drinnen. So Nips und echt gute Sachen. Nips? Ja, diese Schoko, diese kleinen. Die heißen Naps. Ah, Naps heißen sie, ja, genau. Ah, die. Ja, deswegen habe ich ja die. Ja, du bist doch der Experte für das Ungesunde. Ja, okay. Snips sind doch diese Erdnussdinger. Mhm. Aber die werden auch sehr dekorativ für den Weihnachtsbaum. Ich kann mir bei der Schokolade aus der Firma nicht bei den Zistronen. Die sind nämlich ein Halbton hecher als die Zitronen. Ja, aber wie ich da ja schon berichtet habe, und ich meine, du hast das ja schon live miterlebt, so richtig Weihnachten wird ja in meiner Familie nicht gefeiert, indem dass wir ja ohne religiöse Bekenntnis sind. Mhm. Aber wir feiern jetzt eben dieses Friedensfest, weil meine Eltern anscheinend schon immer Hippies sein wollten. Angestritten wird trotzdem. Ja, sicher. Aber es wird über große Themen der Soziologie und der Volksstaatlichkeit pipapo diskutiert. Okay. Aber ja, dieses Jahr, vielleicht traut sich mein Vater wirklich, dass wir unser familiäres Weihnachtslied singen. Das hat er sich ja, warst du vorletztes Jahr auch schon dabei oder nur letztes Jahr? Oha, jetzt bin ich drauf gekommen, was uns noch fehlt. Die kulinarischen Highlights. Da muss ich jetzt lange überlegen. Nein, mein kulinarisches Highlight war die Pizzeria Gabriela. Die Knoblauchcremesuppen, was ich da gegessen habe. Also wenn es am Wichtlingensee seid, Pizzeria Gabriela ist ein heißer Tipp. Ich habe kein kulinarisches Highlight. Ich möchte noch Danke sagen an alle Hörer, die uns 2018 mal zugehört haben. Und ja, ich mit jemandem, das dann 2019 gibt, das stellt sich dann mal aus. Ja, alles Liebe. Und in diesem Sinne, guten Rutsch, schöne Feiertage. Bis bald.